Kein Stress vor dem Test, oder doch? Wie kontrollieren Sie Ihren Puls vor einer Prüfung? Und kennen Sie das Phänomen Prüfungsangst von Ihren Erfahrungen beim Deutschlernen? Für manche ist es neben sicheren Sprachkenntnissen der beste Weg zu einem guten Resultat. Sie müssen Ihren Puls nach unten bringen, um Ihr bestes Deutsch nach oben zu bringen. Sprechen wir also über Prüfungsangst und die besten Strategien dagegen. Puls runter, Deutsch rauf.